herzlich willkommen zum Uncast Episode 116 Blitze im Mobiltelefon. Ja, ich hoffe, ihr habt die letzte Woche alle gut überstanden. Ja, es gab ja einiges Neues, wenn ihr das so mitbekommen habt schon. Ich werde da in den News noch auf einiges davon eingehen. Ach, beim Thema, da habe ich bis zum Schluss gewartet, ja, und habe mich dann entschlossen, mal über Flash zu reden. Flash ist nämlich noch diskussionswürdig, ja. Und da habe ich nämlich einen Artikel jetzt gefunden von CD.net. Und da hat der Stephen J. Walken Nichols, also den Namen kann ich mich auswendig merken, ja. Der hat einen schönen Artikel darüber geschrieben, warum Flash noch nicht tot ist. Aber ja, was ist das Problem? Also Flash, um es nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, war eigentlich ein fester Bestandteil des Internets für sehr lange Zeit, immer gehasst, ja, sowohl von der Open Source Fraktion als auch von vielen anderen, ja, und dann als so ein gewisser Mann Flash zum ja, Feind erklärt hat, wurde er auch noch unliebsame Kind, das auf den Rechnern installiert war, ja, aber man es trotzdem gehasst hat. Gehasst wie die Pest. Warum das so war? Gut, für die Open Source Leute war das klar, es war ein geschlossenes System und Adobe hat nie irgendwelche Anstalten gemacht, das irgendwie frei zu geben oder ähnliches. Ein Grund, warum es übrigens jetzt auch im Sterben liegt, ja, weil eben hier man heutzutage ein so geschlossenes System nicht mehr auf Dauer halten kann. Da muss nur eine Firma ausscheren, eine große, und dann war's das damit. Gut, ich habe hier geschrieben, der Zombie des Internets. Flash ist der Zombie des Internets. Was habe ich damit gemeint? Ganz klar, Flash ist am Leben, aber eigentlich doch tot. Wieso? Warum? Ab Jellybean gibt es offiziell kein Flash mehr bei Android. Und das ist ja auch der Punkt, wo wir uns jetzt ein bisschen fixieren wollen da drauf, ein bisschen konzentrieren wollen da drauf, auf den Mobilbereich. Ja. Auf dem Desktop, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Flash noch ziemlich lange zu leben. Auch wenn das jetzt einige überhaupt nicht gerne hören werden, aber es ist nun mal die Realität, weil, dazu komme ich noch später, es keine Alternative momentan gibt. Aber auf dem Mobiltelefon ist jetzt die kuriose Situation, ja, die skurrile Situation eingetreten, dass eben Flash in den neuesten Versionen, selbst bei Android, nicht mehr funktioniert. Bei anderen funktioniert das noch nicht mal bei den älteren Versionen, ja. Und dennoch ist es aber ein wichtiger Teil immer noch des Internets, weil viele Seiten eben Flash Inhalte anzeigen, die aber eben auf dem Handy nicht auftauchen dann, ja. Und es gibt zwar einige Workarounds für die Leute, die verstehen, dass man eben Flash, naja, auch wenn man es nicht will, momentan noch braucht. Ja, dann gibt es solche Tricks durch die Hintertür, auch auf Jellybean beispielsweise, das Flash zu installieren. Wer zum Beispiel ein Update gemacht hat von Ice Cream Sandwich auf Jellybean, dem wird auffallen, dass Flash immer noch verfügbar ist. Ja, das ist tatsächlich so. Der Flash-Plugin wurde quasi übernommen, also die Flash-App wurde übernommen und nicht gelöscht. Ein Glück. Es hätte einen ziemlich großen Aufschrei gegeben, wenn die Leute, die jetzt gewohnt waren, auf bestimmte Seiten zu surfen, auf einmal diese Seiten nicht mehr benutzen könnten. Ich weiß oft, höre ich, ja gut, ich benutze keine Seiten, die Flash haben. Ja. Das mag für einige auch tatsächlich stimmen, nur der Fakt ist, was ist, wenn eine wichtige Seite vorhanden ist, die eben auf Flash setzt? die man nutzen muss. Das war's dann. Ja. Das Problem ist eben jetzt, dass Flash aber auf Jelly Bean nicht mehr aktualisiert wird. Offiziell gibt es keine Jelly Bean Flash Version. Ja. Und das ist eine wirklich seltsame Situation. Also auf der einen Seite sagt man, okay, Flash ist tot auf dem Mobiltelefon, auch auf Android. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten, unterstützte Version auf Jelly Bean zu installieren. Ja. Noch schlimmer ist es, wenn man das insgesamt sieht. Jetzt haben wir das Internet mit Flash. Auf dem Mobiltelefon kann man Flash nicht nutzen. So geplant. Ja. Wenn also da keiner hier Anstalten macht, das eben mit Tricks zu installieren dann. Und was sollen die Webseitenbetreiber machen? Ja. Was sollen die als Ersatz tun? HTML5, gerade jetzt haben wir wieder gehört, Facebook, dass ihr größter Fehler war, auf HTML5 zu setzen mit der Facebook-App. Und es gibt einfach noch sehr viele Probleme mit dem HTML5-Standard. Das kommt daher, weil der noch gar kein Standard ist. Man hört so viel von HTML5. Es hat aber noch bei keiner HTML-Version gegeben, dass Seiten in diesem Ausmaß versucht werden zu propagieren, die Verwendung von HTML5 zu propagieren, ohne dass der Standard überhaupt verabschiedet ist. Ja. Bei Wikipedia kann man zum Beispiel da lesen, darüber, dass es 2014 offiziell verabschiedet sein soll von der W3C. 2014. Aber es gehen immer wieder Stimmen laut von der W3C, die sagen, auch 2015 ist ein realistisches Datum. Einige, was zu heftigem Streit übrigens auch innerhalb dieser Allianz geführt hat, dass HTML5 nie ein fester Standard wird und sich immer weiterentwickeln wird. Das gibt natürlich ein Riesenproblem. Die Entwickler können sich nicht festlegen. Ja, wer heute auf HTML5 aufsteigt, der hat einen Riesenaufwand, die Apps oder die Webseiten aktuell zu halten, wenn an dem Standard noch kleinere oder auch größere Änderungen gemacht wurden oder gemacht werden. Und das ist ein großes Problem. Vielleicht nicht so sehr für die Webseitenbetreiber als für die Gerätehersteller beispielsweise, die ja darauf angewiesen sind, dass der integrierte Browser das HTML5 korrekt verarbeitet. Es ist zwar jetzt im ersten Moment nicht ganz so schlimm, wie sich das anhört, also es ist nicht so, dass HTML5 sich jeden Tag ändert, aber so eine feste Basis gibt es nicht. Und zusätzlich gibt es auch nicht für jedes Problem eine Lösung momentan für HTML5. Für Flash gibt es umfangreiche Entwickler-Werkzeuge, bei denen man die verschiedensten Probleme auf dem Web oder im Web lösen kann. Und da gibt es eben mit HTML doch noch massive Probleme. Adobe hat zwar jetzt ein HTML5 Toolkit da veröffentlicht, aber auch das sieht man dann ganz klar, wo Grenzen sind, ja, und wo eben dann die Stärken von Flash gelegen haben. Ja, sie sind vorhanden. Ja. Flash ist langsam, ist lausig programmiert, instabil, aber es kann eben ein paar Sachen, die auf HTML5 gar nicht oder nur mit extremem Aufwand und sehr, sehr schlecht umsetzbar sind. Ja. Das wird sich sicherlich noch ändern. Und Flash wird sterben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Nur es wird noch dauern. Das ist eben auch die Meinung von dem Autor dieses CDNet-Artikels, ja, der hier mal sich traut zu sagen, ja, wie es denn aussieht. Ja. Bei HTML5 wird immer das Video-Tag, ja, hervorgehoben. viele Leute denken, HTML5, das geht nur um das Videoformat. Das ist ein verschwindend geringer Teil. Das ist ein einfacher Befehl. Es gab damals Streit drum, was für ein Format benutzt werden soll. Ja. Man konnte sich nicht einigen. Jetzt gibt es eine Vielzahl von Formaten. Auxiora, WebM, MPEG-4 und theoretisch können auch alle anderen Formate noch eingebunden werden. Das kann auch Flash. Auch Flash kann arbeiten. Ja, mit WebM beispielsweise und MPEG-4 etc. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel noch eine Vielzahl von Videos im Internet auf oder im Flash-Player laufen. Google bietet auf YouTube ja an, dass man auf HTML5 umsteigt, umschaltet sozusagen, dann wird vorzugsweise die HTML-Version gezeigt. Dann wird man aber auch sehen, dass einige Videos, oder was heißt einige Videos, viele Videos trotzdem nur mit Flash funktionieren. Und auch, das ist jetzt auch wieder ein Problem, ja, mit den Formaten. Wobei, gut, ich meine, das WebM-Format wird eigentlich überall unterstützt, ja. Auch der Internet Explorer unterstützt WebM. Ich sehe so viele Redaktionen, da könnte ich an die Decke gehen, wenn die schreiben, dass der Internet Explorer das nicht unterstützt. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich weiß nicht, ob die das einfach nicht wissen oder ob das gelogen ist aus Absicht, um das WebM-Format zu diskreditieren. Auf jeden Fall kann man das machen. Das ist ein ganz einfaches Plugin. Ja, und zwar unterstützt einfach der Internet Explorer alle Formate, die installiert sind unter Windows. Also das heißt, wenn unter Windows das WebM-Plugin installiert ist, und dann wird es auch funktionieren, ganz normal. Genau wie jedes andere Videoformat auch. Ja. Und damit ist natürlich WebM das Videoformat, das, und jetzt kommt wieder die Einschränkung, am Desktop, ja, von den meisten Benutzern angesehen werden kann. Nämlich Opera macht nur WebM, Chrome macht zurzeit WebM und MPEG-4 soll ja mal geändert werden auf nur WebM. Ob das jemals kommt, weiß ich nicht. Aber Firefox war bisher WebM only. Und da ist allerdings jetzt in der Diskussion auch MPEG-4. Ich weiß nicht, ob das schon bei 15 umgesetzt wurde, bei Firefox 15, dass auch MPEG-4 wieder funktionieren soll mit diesem Videotag von HTML5. Und der Internet Explorer kann eben das auch, wenn WebM in Windows installiert ist. Damit ist der größte Prozentsatz, nämlich um etwa, ich glaube, es sind etwa 94% waren es wohl, genau, können das abspielen. Der einzige Browser, der einen gewissen Marktanteil hat, der das nicht kann, ist Safari. Ich glaube aber, selbst da gibt es noch Workarounds für die Systeme, dass es dann eben doch funktioniert. Gut, also, da fängt es schon an mit so was Simplem wie, ach, ich will doch nur ein Video anschauen. Und genau das ist das Problem. Flash läuft auf dem Desktop. Auf dem Mobiltelefon ist es dann eben nochmal schlimmer, weil da haben wir diese WebM-Option ja noch gar nicht. Und jetzt wird's richtig interessant. Jetzt müssen wir auch noch berücksichtigen, welche Codecs laufen auf welchen Handys. Auf bestimmten Telefonen wird niemals WebM laufen. Das wage ich jetzt zu behaupten. Es wird niemals WebM laufen auf vielen Mobiltelefonen. Selbst bei Android-Geräten momentan, ja. Also die WebM-Unterstützung, tja, naja, sagen wir mal nichts darüber. Ne? Und das ist ein Format von Google. Ja. Also man muss sich das mal vor Augen fühlen. Dann bleibt also MPEG-4. Das unfreie Format. Damit nützt mir auch HTML5 nichts mehr, wenn man nur noch MPEG-4 unfreie Formate anschauen können. Ja. Dann hat der Umstieg auf HTML5, der Open, nicht Open Source, sondern der freien Software-Szene, ja, oder für die Leute, die eben freie Datenformate Wert legen, das hat denen überhaupt nichts gebracht dann. Also es ist ziemliches Tohuwabohu und ich denke, genau wie eben dieser Stephen J. Forke-Nichols, was ein Name, dass eben hier dieses Flash noch uns lange erhalten bleibt. Nur, Was ist mit den Handys? Und hier gibt's eben die große Diskrepanz. Und da habe ich auch keine Lösung für. Wenn ihr jetzt denkt, ich könnte euch jetzt vorschlagen, was ihr machen könnt, machen sollt, leider nicht, weil das ist eben diese skurrile Situation. Ja? Flash ist eigentlich tot auf dem Mobiltelefon, ist aber nicht tot am Desktop-Bereich. Nur irgendwann wird es eben so sein, dass man auch mit den Android-Handys keine Flash-Inhalte mehr angucken kann und benutzen kann. Und dann wird es eine Spaltung geben, ja. Das Netz für mobile Geräte und das Netz für Desktop-Geräte. Und ich hoffe, dass das dann nicht allzu lange dauert. HTML5 ist auf einem guten Weg, aber wie gesagt, bei einem Standard, der 2015 zum Standard wird, da kann man halt jetzt eben noch schlecht planen. Und wie gesagt, dieser Fauxpas mit Facebook sollte einem auch zu denken geben, dass vielleicht HTML5 noch nicht ausgereift ist für alle möglichen Arten von Sachen zu ersetzen, die eben vorher mit Flash realisiert wurden. So, jetzt ein unbefriedigendes Thema, ich weiß, und auch noch keine Lösung. Herr Rio, Mensch, was hast du denn dir da dabei gedacht, Mensch? Kannst es nur machen. Aber ich wollte es einfach mal in den Raum werfen, weil das eben auch sehr kontrovers ist. Und vielleicht könnt ihr mir auch eure Meinung mal dazu sagen. Ich könnte das in der nächsten Sendung auch mal mit einbauen, was ihr denn darüber denkt, über diese Situation mit Flash. So, jetzt kommen wir zu den News. Da sieht's dann etwas freundlicher aus diese Woche. Ja, etwas fröhlicher geht's dazu. Zum Beispiel Ice Cream Sandwich kommt für das Xperia Go, das Xperia U und das Xperia Solar. Und gerade letzteres, ja, hat mich gefreut, weil jetzt am Wochenende hat's sehr gute Bekannte von mir Geburtstag gehabt und sie hat ein Android-Handy geschenkt bekommen, natürlich ein Xperia Solar, ja. Und da habe ich noch schön gepostet, ah, wieder ein neuer Android-User, juhu, ja. Das war, ich habe noch ein Bild davon gemacht, das muss allerdings noch übertragen werden, kriege ich also noch zugeschickt. Leider nicht mit meiner Kamera, weil wir haben alle unsere Android-Geräte hingelegt und das wurde abfotografiert. Ich kann euch sagen, also da kommt ein Berg voll Android-Handys zusammen und wir waren Leute aus jeder Altersgruppe. Ja. Fantastisch, kann ich nur sagen. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin stolz auf meinen Bekanntenkreis. Nicht ein einziges von einem anderen Hersteller. Nur Androids. Ah, ich liebe meine Bekannten. Ja, und für die Besitzer eben von Xperia Go, Xperia U und Solar eben jetzt die freudige Nachricht, dass Ice Cream Sandwich bald ausgeliefert wird. Soll over the air kommen, ob das auch bei uns der Fall ist, ist noch nicht ganz gesagt. In den USA wird es jetzt ausgeliefert, deswegen kann ich auch noch nicht hundertprozentig sagen, wann das denn bei uns herauskommt. Ich hoffe ja, dass Sony da angekündigt ist es auch bei uns. Ich hoffe, dass Sony da nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Ja, das ist immer so eine Zitterpartie. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen müsste es eigentlich dann erscheinen. Interessant ist, dass es einen Extended Standby Mode gibt, um die Batterielaufzeit eben zu verlängern. Ja, was das im Einzelnen ist, muss ich ehrlich gesagt passen. Aber was anderes kann ich euch erklären. Und zwar, es gibt einen Glove Mode. Einen Handschuh-Modus. Wenn ihr das Handy entsperrt und habt einen Handschuh an, dann springt er in diesen Modus rein nach dem Update. Und ihr könnt dieses Touchscreen-Handy komplett auch mit Handschuhe bedienen. Auch mit dicken Handschuhen. In der Tat wurde es vorgeführt mit einem Boxhandschuh. Und das funktioniert tatsächlich. Also wirklich eine interessante Geschichte. Die technischen Details gibt Sony hier nur ja, häppchenweise preis. Ich bleibe aber dran. Und spätestens wenn das hier bei uns rauskommt, dann nehme ich das genau unter die Lupe. Aber das System ist auf jeden Fall genial. Wie oft hat man sich im Winter schon gewünscht, die Handschuhe nicht ausziehen zu müssen? Und das wird jetzt wieder gehen. Man kann richtig swipen, einzelne Icons antippen und so weiter. Alles mit Handschuh. Also man, wie gesagt, kein spezieller Handschuh braucht man dafür. Geht mit einem ganz normalen Handschuh. Cool. Also ich werde auf jeden Fall euch dann das noch sagen, sobald das Update tatsächlich dann auch bei uns herauskommt. Aber ihr könnt schon mal Popcorn bereitstellen und euer Getränkelager auffüllen, um dann Ice Cream Sandwich richtig zu feiern, wenn es ankommt auf diesen Geräten. Und ja, es ist leider Ice Cream Sandwich, kein Jelly Bean. Mu Visitenkarten mit NFC-Chip. Das war so ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, das ist skurril genug, dass ich das mal hier sagen muss. NFC stark im Kommen. Ihr kennt vielleicht die Visitenkarten mit QR-Codes drauf, habe ich auch eine. Und das finde ich ganz, ganz praktisch. Mittlerweile hat jeder einen QR-Code-Scanner oder zumindest die Möglichkeit, einen QR-Code-Scanner zu installieren. Somit kann man ganz schnell seine Daten, seine Kontaktdaten eben wupp weitergeben. Eine tolle Sache. Und die Firma Mu, die hat das eben jetzt weiterentwickelt und integriert in den Visitenkarten NFC-Chips. Das Problem ist, dass die Anzahl der Geräte, die eben NFC-Text auslesen können, auch wenn es momentan im Kommen ist, ja, begrenzt ist. Ha, da sind wir wieder beim Flash-Problem. Ja, eigentlich gut, eigentlich besser, aber es scheitert eben daran, dass dass noch kaum jemand ein NFC-taugliches Handy hat. Ja. Das, ich weiß, das wird sich ganz schnell ändern, weil ja die Top-Geräte mittlerweile alle NFC haben. Von daher wird es bald sich ändern. Ja. Aber dennoch, ja, muss man ganz klar sagen, momentan ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass das Gegenüber noch mit einer NFC-Visitenkarte etwas anfangen kann. Jetzt, wo sich gerade mal QR-Code auf breiter Basis durchgesetzt hat und auch für die Mainstream-Werbung und so weiter genutzt wird. Ja. Jetzt NFC. Gut, ich bin auf jeden Fall für die moderne für die moderne Technik, ja. Ich werde mir NFC-Text, habe ich ja in der letzten Sendung gesagt, auch bestellen. Aber ich sehe halt nur im Moment noch keine so Massenverwendung, dass man sie auf eine Kreditkarte raufmachen muss. Also ich finde es ein bisschen skurril, aber gut, für die Geeks. Ja, genau. Die Gerüchteküche, die brodelt gewaltig. Wie gesagt, es ist tatsächlich nur ein Gerücht. Jetzt nicht gleich hier eure Bestellungen rückgängig machen oder sonst irgendwas oder sagen, oh Mensch, ich hab mir das Nexus 7 zu früh bestellt. Ja, ganz ruhig bleiben. Also es ist nur ein Gerücht. Aber es soll von Google demnächst ein 99 Dollar Nexus 7 Tablet geben. Oder zumindest mal ein Nexus Tablet. Nicht das Nexus 7, sondern ein Nexus Tablet. Für 99 Dollar. Ganz ruhig bleiben. Denn auf jeden Fall, da muss ein Haken dran sein. Entweder werden da Komponenten verbaut, die eben qualitativ nicht so hochwertig sind, beispielsweise die Displays. Also das Display alleine glaube ich nicht, dass das in so einem Gerät für 99 Dollar verbaut werden kann. Das Display, was jetzt beim Nexus 7 verbaut ist. Wo noch gespart werden könnte, ja, wäre bei dem Material, das verwendet wird, bei den Akkus und so weiter und so weiter. Also da wird sicherlich doch, naja, eine abgespeckte Version daraus werden. Ansonsten kann ich mir das wirklich vorstellen. Oder es wird, wie zum Beispiel beim Kindle Fire, nach wie sagt man das, eine werbefinanzierte Version kommen und ist deswegen so günstig, weil man dann zum Beispiel eben Zwangswerbung eingeblendet kriegt auf dem Tablet. Ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, auf dem oder im Hintergrund als Live-Wallpaper wird dann eben Werbung eingeblendet. Ja. Wäre eine gute Sache, ich würde es gar nicht mal so arg stellen. Ich würde mir das Teil dann für 99 Euro, für 99, ja, Euro holen. Ja. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass das einige ziemlich abschrecken würde. Und das würde allerdings dann eben auch erklären, warum es dann so günstig abgegeben werden kann. Wie man das Problem dann allerdings mit den, mit dem Routen des Gerätes oder mit dem Benutzen eines eigenen Launchers, das ja gar kein Root braucht, lösen soll, das ist allerdings dann dieser leichten, schnellen Überlegung eben dann doch fraglich. Also ist es doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es in diesem, also so gemacht wird mit dem Hintergrund. Ja. Vielleicht wird auch was in Gmail eingebaut oder in Calendar oder was weiß ich irgendwo. Aber eigentlich kann man ja alles ersetzen durch andere, durch Third-Party-Programme. Und von daher weiß ich nicht, ob das so aufgehen würde. Also da brodelt die Gerüchteküche, die Leute sind in heller Aufruhr. Ja. Ob daraus was wird, wissen werden wir nie erfahren, wenn, bevor es eben tatsächlich auf den Markt kommt oder eben Google, Mitarbeiter offiziell da was verlautbaren lässt. Ja. Ich habe noch ein Gerücht. Ja. Und zwar, dass HTC an einem neuen Nexus 5 arbeiten soll. Und zwar sollte das als Handy eingestuft sein auf Basis des HTC Droid Incredible X. Ja, das ist eine, ja, eigentlich eine US-Only-Version, aber im Prinzip könnte die Hardware auch bei uns verfügbar. Ja. Und ich denke, das wäre vielleicht das neue HTC Nexus, auf das alle warten. Ja. Allerdings hier auch wieder nochmals, es ist ein Gerücht. Ja. LG, gibt es auch Gerüchte, dass LG das nächste Nexus-Handy macht. Ja. Sony ist auch in den Gesprächen, dass das nächste Handy gemacht wird, also das nächste Nexus. Vielleicht ist es ja aber auch so, was mal gesagt wurde, dass es mehr als ein Nexus-Handy geben wird. Vielleicht macht ja HTC, LG und Sony neue Nexus-Handys und dann sind wir alle froh und begeistert. Ja. Das Droid Incredible X hat jedenfalls ein 5 Zoll 1080p Display und funktioniert mit einem Snapdragon S4 Pro Prozessor. Zum 5 Zoll ist ziemlich gewagt, finde ich, und das ist wirklich das neue Nexus geben soll. Ohne Alternativen. 5 Zoll ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also 4,8 ist auch schon ziemlich heftig, aber das hat offenbar die Leute nicht gestört. Ja. Aber 5 Zoll, auch wenn es 0,2 sich nicht viel anhört, also dieses Galaxy Note beispielsweise ist ein ganz, ganz tolles Gerät, super tolles Gerät, aber es ist für viele doch ein bisschen zu groß. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Menschheit schon bereit ist für ein Google Nexus mit 5 Zoll als Handy. Das ist dieses, ja, dieser Kunstbegriff fällt mir da gleich wieder ein. Phablet. Ja, also zwischen, so eine Mischung zwischen Phone und Tablet. Ja, okay, also 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, 2-Megapixel-Kamera Front-Facing, auch das hört sich gut an. 64 GB interner Speicher soll das Teil haben. Ja, endlich mal. Ne? Das wäre doch mal endlich ein guter Schritt. Aber wie gesagt, 5 Zoll, ich weiß nicht. Also, wenn sie es 4,5 machen würden, dann würde ich sagen, ja, okay, super. Das ist plausibel, aber 5 Zoll, das der neue Nachfolger, wow. Also das wäre wirklich extrem. LG hat ebenfalls ein neues Handy gezeigt, ohne abgerundete Ecken. Und zwar richtig in quadratisch praktisch gut. Ich finde, das sieht so ziemlich witzig aus, ja, aber fast 4 zu 3 Format, das Display. Ist trotzdem mal was Erfrischend Neues. Ich meine, da muss mich da wahrscheinlich optisch erst dran gewöhnen, aber so ist es gar nicht übel. Vor allem, wenn man die Leistungsdaten sieht. Ein Qualcomm S4 Prozessor. mit 1,5 GHz, 2 GB RAM als Hauptspeicher, 2150 mAh Akku, 8 Megapixel Kamera hinten und 1,3 Megapixel Kamera vorne, NFC ist eingebaut und ein Infrarot-Schnittstelle, ein IR Plaster mit Q-Remote App, um damit als universale Fernbedienung zu hantieren. Das ist ja fantastisch, das wäre mal was, könnte man dann ganze Infrarotgeräte damit steuern. Richtig geniale Sache, finde ich das. Aber bevor ihr jetzt auch hier wieder euer Bankkonto gleich plündert, das Geld abholt und nur darauf wartet, wem ihr das Geld in den Rachen schmeißen könnt, zwei Probleme gibt's. Einmal, die Version kommt erstmal mit Ice Cream Sandwich, wobei ich bin ganz sicher, dass Jelly Bean bald kommt, aber es wurde nichts gesagt darüber. Und das Gerät erscheint in Südkorea für $874 umgerechnet in Schwarz, Weiß und Pink. Okay, ob das jemals in die USA oder gar nach Deutschland kommt, das weiß man ebenso wenig. Aber trotzdem schaut es euch mal an und vielleicht löst es ja auch hier dieses Vorstellen bei Android Community auch einen Aufschrei aus in der Community. Ja, wir wollen auch mal eine Infrarotschnittstelle haben, um unsere Geräte weiter zu erweitern und damit wir endlich unsere verdammten Fernseher wieder umschalten können damit. Das habe ich früher mit den PDAs immer so gemacht. Das war doch schön. LG, um da zu bleiben, die haben noch was anderes gemacht. Die erfinden nicht nur gute Handys, sondern die haben auch Samsung verklagt. Ganz genau. So, jetzt könnt ihr das Geld wahrscheinlich wieder einpacken. Was? Die verklagen Samsung? Verräter! Tatsächlich ist es aber so, dass es um die Verwendung von Displays geht, genauer gesagt um die OLED-Displays, und ihr dreimal dafür erraten, um was es da geht. Patente, genau. Und zwar Designpatente, Schaltkreispatente, also die Entwicklung von den Schaltkreisen, ja, und auch von dem Design des Gerätes. Und LG möchte ein Verbot der Geräte, die ihrer Meinung nach diese Patente verletzen. In Südkorea. Ja. Es ist schon traurig. Jetzt verklagen sich die Android-Hersteller schon untereinander. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war von LG, das zu tun. Ich weiß noch nicht, was LG damit bezweckt. Ob das wirklich so relevant ist jetzt, aber naja, Feindschaften tun sich ja schnell anbahnen, mittlerweile in der Mobilindustrie. Ich finde es allerdings hier kein guter Schachzug von LG, ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist. Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt, dass die auch Displays liefern an einen anderen Hersteller, der auch mit Samsung im Clinch liegt. Und vielleicht da hoffen, dass die Auftragsbücher noch etwas voller werden, aber was auf jeden Fall abzusehen ist, dass sich LG da ziemlich unbeliebt macht. Ja. Nicht nur bei Samsung. Ja. Weil LG sollte sich auch konzentrieren auf die Geräte, die machen gute Geräte, aber die sollten auch, sag ich mal, jetzt sich nicht verfahren hier und denken, dass das Display, das sie da haben, das OLED-Display, dass das das Nonplusultra ist. Ich habe gerade jetzt am Wochenende mit jemandem gesprochen, der überhaupt nicht so begeistert ist mit diesen AMOLED-Displays. Und der wird sich also kein Gerät mehr holen, in dem ein AMOLED-Display verbaut ist. Das ist gut, da kann man wieder anfangen zu diskutieren. Nur was ich damit sagen will, ist, ich finde die AMOLED eigentlich ganz gut. Also nur was ich damit sagen will, ist, dass diese vielleicht da nicht drauf ausruhen sollten und andere Firmen verklagen, dass sie das Display nehmen, sondern sie sollen vielleicht ein neues Display entwickeln, ein besseres Display. Und dann könnten die wesentlich mehr Geld machen und positiv punkten bei der Community. Ich glaube kaum, dass sie mit einer Klage gegen Samsung positiv punkten werden. Also da, ich weiß ja nicht. Was schreibt hier Fandroid in dem Artikel so weit zu der Solidarität unter Android-Herstellern. War wohl ein Trugschluss, dass die da zusammenhalten werden. Kein Wunder, dass Google nicht Partei ergreift für einen Hersteller, dass die da nicht so vehement einschreiten für einen Hersteller. Sonst werden die anderen Hersteller sauer, weil Android scheint die Hersteller eben nicht ganz so weit zu interessieren. Wichtiger ist natürlich, dass die Kasse klingelt und ob jetzt eine Android-Firma verantwortlich ist für zu wenig Umsätze oder eine andere Firma, das ist egal. Es wird geklagt und fertig. Traurig, traurig, traurig. Aber ich befürchte, wir werden da noch mehr in dieser Richtung hören. Vielleicht verklagt ja Motorola auch mal LG und LG verklagt dann Google und Samsung verklagt Google und überhaupt jeder verklagt jeden und genau. Macht das nicht, ist das nicht sowieso schon der Fall in der Mobilindustrie? Jeder verklagt jeden. Egal. Kim.com wurde auch verklagt, ja. Und zwar mit illegalen Methoden im Prinzip. Na gut, verklagen kann man niemand illegal, aber er wurde illegal abgehört, wie es jetzt herauskam in Neuseeland. Und das Vorgehen des FBIs und der neuseeländischen Behörden war ebenfalls illegal. Also sieht gut aus, dass der Mann richtig gut davon wegkommt und eine riesen Publicity bekommen hat für sein neues Projekt Megabox. Und Megabox wird es auch für Android geben. Und wenn ihr jetzt eine ausführliche Erklärung wollt, was denn Megabox ist, tja, das sollte vielleicht Kim.com selbst mal erklären. In der Presse wird es gelobpreist als, na, was heißt gelobpreist? Also tituliert als das Ding, das die Musikindustrie revolutionieren wird, das Ding, das die Musikindustrie am meisten fürchtet und das Ding, das verantwortlich war, dass überhaupt so eine Untersuchung, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung, Festnahme und Misshandlung von Kim.com getan wurde, gemacht wurde. Das soll alles dafür verantwortlich sein, weil die Musikindustrie Angst hat vor Megabox. Das Einzige, was ich über Megabox weiß, ist, dass das ein System ist, das Seiten von, also so laufen soll oder sich finanzieren soll, dass ein Teil der Werbung von fremden Webseiten durch ein Plugin ersetzt wird mit der Werbung von Megabox. Ob das legal ist, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Dennoch, ihr wisst ja, ich begrüße immer so neue Sachen sehr. Und wenn die Musikindustrie revolutioniert wird, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ja. Aber ich würde dann doch lieber mal erfahren, was, wie es mit Megabox wirklich denn aussieht. Also eine Art Community, eine Music Community. Aber letztendlich geht es ja wohl darum, Musiktitel anzuhören. Ja. Gut, dass, was auch immer das ist, gut ist, dass es schon mal eine Android-App dafür gibt. Skepsis ist allerdings angesagt, wenn, falls hier eine Grauzone berührt wird, ob das in den offiziellen Markets da verfügbar ist. Es soll auf allen Geräten erscheinen, also auch bei der Konkurrenz. Aber selbst bei Android ist ja auch mal die Groove Shark-App rausgeflogen aus dem Market, weil es eben, naja, sagen wir mal, umstritten war. Ja, verboten, illegal, kann man so nicht sagen, weil es gibt kein Urteil gegen Groove Shark. Ja, von daher könnte man höchstens von einer Grauzone sprechen. Das war aber offenbar für Google genug, die App zu entfernen aus dem Marketplace. Natürlich kann man ja, wie bei Android üblich, von jeder Webseite Software installieren. Das heißt, jemand, der wirklich die Groove Shark App wollte, der kann sie sich natürlich nach wie vor ganz normal über die Groove Shark Seite installieren. Kein Problem. Das ist eben der Vorteil von Android. Ja. Google kann nur den Market dicht machen und sagen, okay, hier, das sind unsere Programme, die binden wir in unserem Market an, aber wenn wir mit einem Programm nicht einverstanden sind, dann wird es nicht unter unserem Namen angeboten. Aber ihr habt die Möglichkeit, das ja auf euer eigenes Risiko quasi zu installieren. Gut. Nur die Frage ist halt, wie läuft das dann eben bei Megabox ab. Schon wieder ein ziemlich kontroverses Thema, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ist wirklich, ja, das ist so zweigeteilt. Auf der einen Seite freue ich mich, dass so ein gehyptes Sache wie Megabox jetzt auch auf Android kommt, aber was ist denn Megabox überhaupt? Richtig, ja. Kim.com sagt, da es ist, was die, also die Musikindustrie, nicht haben wollt, dass ihr habt. Ja. Und es wird die Künstler und Fans von den Ketten befreien. Ja. Megabox kommt bald. Ja, das ist ungefähr so viel Inhalt wie sagen, oh, ich habe was ganz Tolles, ja, und das wird alles revolutionieren. Ja. Und dann kommt, was weiß ich, ja, irgendwie so ein Eilolli oder sowas raus. Ne. Und ja. Das war's dann mit der Revolution. Also gut, ich lasse es jetzt einfach mal so dahingestellt sein. Ich bleibe aber an dem Thema Megabox auf jeden Fall dran, weil es mich auch persönlich brennend interessiert. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Stellungnahme von Google schon rechtzeitig darüber. Foursquare App wurde wieder mal geupdatet. Diesmal kam wieder eine Funktion dazu, die schon mal da war. Und zwar die Nearby Friends. Ja, also wenn ein Freund, also einer von den Kontakten, ja, in der Nähe ist, dann kann man sich alarmieren lassen und weiß dann eben, ach, cool, da ist jemand, der hier bei mir eingetragen ist in der Nähe und naja, da können wir mal hingehen oder sonst irgendwas. Und, ne? Das ist ja ganz cool soweit. Das gab es ja auch mal bei Latitude, diesen Alarm, wenn Bekannte in der Nähe waren. Das wurde dann genau wie bei Foursquare dann irgendwie abgeschaltet. Schade eigentlich. Aber vielleicht hatten die da eben Angst. Und Foursquare hat diese Angst jetzt wohl abgelegt und sagt, nee, hier unsere Nutzer, die können ja entscheiden, ob sie es haben wollen oder nicht und fertig. Also ist okay. Die App ist natürlich kostenlos, Foursquare. Übrigens habt ihr gemerkt, dass das Latitude-Icon verschwunden ist. Bei dem Maps-Update. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Und das hat dazu geführt, dass das Foursquare-Icon jetzt an der Stelle gelandet ist, wo das Latitude-Icon bei mir war. Das hat was, glaube ich, mit Psychologie zu tun. Ne? Ich möchte gern sofort einchecken. Das dauert schon lange genug. Und dann will ich nicht erst Maps, Latitude, dann einchecken wählen, ja, dann suchen. Nein, das ist nichts. Und Foursquare hat da wirklich momentan die Nase vorn bei diesem Dienst. Latitude ist zwar was, kann man zwar nicht direkt vergleichen, aber immerhin die Latitude-Check-ins, die müssen sich direkt vergleichen lassen mit Foursquare. Latitude, da kann man auch wesentlich mehr damit machen. Da kann man auch sehen, wo die Latitude-Kontakte sich gerade aufhalten in Echtzeit, ja, sozusagen, dann nahe Echtzeit. Und das ist natürlich Gold wert, wenn man da Bekannte hat und möchte gerne informiert sein und natürlich, wenn der Bekannte damit einverstanden ist, ne, wo derjenige ist, das habe ich schon öfters gebraucht, mein Bekannter auch, das ist ganz cool. Das geht natürlich bei Foursquare so nicht, aber bei Foursquare ist rein zum Einchecken, aber Latitude hat ja seit geraumer Zeit auch so einen Eincheck-Service, wo man zum Beispiel in Geschäfte einchecken kann. Es wurde zwar vor kurzem eine Hitliste eingeführt, aber, und das sind wir ganz ehrlich, darum geht's, Stats, ja, Statistiken, das ist alles, worum es geht, fertig. Ne? Ich will Badges, ich will Belohnungen für einchecken, ja, und wenn es noch so kindisch ist, das ist es, was die Leute dazu animiert, einzuchecken, ja, Badges freizuschalten, Punkte zu bekommen, um dann eben in der Punkteliste nach oben zu klettern, ja. Ich check alles ein, wenn es sein muss, ja. Hauptsache, ich kriege mehr Punkte. Ja. Das ist wie beim Geocachen. Ne? Statistikpunkte. Es geht immer nur um Punkte. So ist das nun halt mal bei den Menschen. Ja. Und deswegen wurde ja auch bei Latitude dieses Punktesystem eingeführt. Allerdings, es gibt keine Badges und das Punktesystem ist ziemlich versteckt. Die Listen sieht man auch nur, wenn man eincheckt. Und das ist eben nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen, ich weiß nicht, wo Googles Problem ist mit diesen Location-Based Services. Ich denke doch, die brauchen die Daten, die wollen die Daten. Also warum machen sie das den Leuten nicht so schmackhaft wie Foursquare? Ja. Also aber Foursquare ist mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gut Und ihr könnt mich auch kriegen unter Foursquare. Einfach Rio ist mein Accountname dort bei Foursquare. Und da könnt ihr ja mal hier eine Anfrage stellen. Und mir ist eigentlich relativ egal, ob ihr wisst, wo ich hingehe oder nicht, wenn euch das interessiert. Bitte sehr. Das könnt ihr auf jeden Fall haben. Ja. Aber nicht stalken, ja. Also, gell? Es sei denn, ihr seid blond und 1,80 Meter und weiblich, dann könnt ihr mich gerne stalken. Ich habe das jetzt gar nicht gesagt, ja. Das habe ich nicht gesagt, okay? Ist nie passiert. Die Galaxy Kamera. Und damit meine ich nicht etwa die Handykamera in eurem Galaxy-Handy, sondern die tatsächliche Galaxy-Kamera, die vorgestellt wurde auf der IFA. Da ist jetzt mehr darüber bekannt geworden. Sie wird wohl auch bald erscheinen, denn man kann sie schon vorbestellen bei Glove, einer britischen Webseite. Und die kostet umgerechnet sage und schreibe $650. Umgerechnet vom Pfund. Mit Steuer. Und ja, meine Befürchtungen haben sich mal wieder bewahrheitet. Ja. Ich hasse es, dass ich immer recht habe. Ja. Ich hasse es. Trotzdem, dass eben die Kamera mit Jellybean läuft, 4.1, und alle möglichen Funktionen bietet. Ja, ihr könntet auch Angry Birds drauf spielen, wenn ihr wollt. Ja, oder auch vernünftige Games. Das könnt ihr machen, kein Problem. Bietet 16 Megapixel, ja, ein richtiger 16 Megapixel Sensor, 21-fach optischer Zoom und ein richtiger Xenon-Flash. Das ist nicht falsch versteht, das ist eine normale Fotokamera. Ja, so eine Point-and-Shoot-Kamera mit Android eingebaut. Das ist kein Android-Handy mit Kamera eingebaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist eine richtige Kamera, eine tolle Kamera. Aber nicht so toll, dass sie für $650 verkauft werden kann. Sorry. Meiner Meinung nach ist die einfach zu teuer. Das ist eine Point-and-Shoot-Kamera, also so eine Kompaktkamera, die man eben nimmt für Schnappschüsse zu machen. Das ist keine Spiegelreflexkamera, das ist keine Profikamera und für $650, ja, bei uns wird das wahrscheinlich wieder 650 € kosten, da kriegt man eine richtig gute digitale Spiegelreflexkamera oder zumindest eine Systemkamera ohne Spiegel, ja, und zwar richtig gut. Also wenn ich mir da angucke, was die Nikons kosten und die Canons, ja, da kriegt man für 500 Lappen schon wirklich eine gute Sache, wenn die im Angebot sind. Eine richtig gute Qualität. Da könnt ihr dann richtig tolle Fotografien machen, ja, die schon richtig Profi-Qualität haben können. Und hier diese Point-and-Shoot-Kameras, wie gesagt, das ist so eine Touri-Kamera, die gibt's für 150 bis 200 €. Aber 650 ist dann eben, ja. Also, selbst ich als großer Android-Fan habe mich ja auf die Kamera eigentlich gefreut, aber bei dem Preis, nein, nein, sorry. Da kann ich mir zwei richtige Kameras dafür holen. Zwar kein Android drauf, aber mit richtig guter Qualität. Nein, gibt's nicht. Tut mir leid. Ich will nicht sagen, dass die Kamera schlecht ist. Die ist wahrscheinlich sehr, sehr gut von der Qualität her, aber schon alleine von der Bauweise her kann die natürlich nicht an das Spiegelreflex digital rankommen oder an eine Systemkamera, bei der man die Objektive austauschen kann und was weiß ich, ein Teleobjektiv oder ein Zoom-Objektiv drauf machen kann. Sorry, das ist schon rein von der Technik her nicht möglich, ja, dass die Qualität hat. Gut, leider, leider eben viel zu teuer, wie ich befürchtet habe. Bleibt eben noch die Nikon N1, heißt die, glaube ich, nein, nicht N1. Also die Nikon wird auch eine Kamera rausbringen mit Android-System. Ich glaube, das ist aber dann Gingerbread, wenn ich richtig weiß, eine spezielle Version. Aber das ist ja auch egal, weil es geht ja da um die Kamera hauptsächlich. Und hoffen wir, dass die Nikon dann etwas günstiger ist als die Samsung. Und weil wir jetzt gerade noch bei Samsung sind, Chat On Es lebt, es lebt. Könnt ihr euch noch erinnern? Samsung hat mal diesen Chat-on-Dienst gestartet. Der ist eigentlich richtig gut. Das Problem ist, dass von der Masse der Leute her, das sich nie richtig durchgesetzt hat. Ja, obwohl es bei vielen Samsung-Geräten ja vorinstalliert ist, aber irgendwie hat keiner sich die Mühe gemacht, hier sich überhaupt darum zu kümmern, um das Chat-on. Ja. Die Leute nutzen lieber das unsichere WhatsApp, bei dem man eigentlich schon gar nichts mehr machen muss. Ja, da kann man sein Telefon gleich komplett ungeschützt sein lassen. Und das nutzt, tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber auch letzte Woche eine Meldung nach der anderen. Deutschlandradio hat übrigens auch einen Artikel, veröffentlicht, was Quatsch, Artikel, eine Sendung gemacht im Radio, über WhatsApp, und da wurde einmal die Augen so richtig geöffnet, dass noch nicht mal bekannt ist, wer WhatsApp überhaupt programmiert, wer diesen Dienst betreibt. Es gibt keinen Namen auf der Seite, nichts. Zwei ehemalige Yahoo-Mitarbeiter machen das. Ja, gut, also man gibt alle seine Daten, sein komplettes Telefonbuch, seine ganzen Nachrichten einer Software, die Sicherheitslücken ohne Ende hat, jemand, den man nicht kennt. Irgendjemand, der irgend so einen Dienst gemacht hat und jetzt alle Daten abzapft. Ich würde es mir nochmal überlegen. Ganz einfach. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Es geht hier um das Samsung Chat On. Ja. Das hat offenbar solche Sicherheitsprobleme nicht. Dafür eben das Problem, dass es keiner nutzt. Und es ist ein gewaltiges Problem. Ne? Für einen Chat, für eine Chat-Applikation, für einen Chat-Dienst. Ja. Von der Aktivierung her ist es eigentlich relativ einfach, so wie eben auch bei WhatsApp. Es geht über die Telefonnummer quasi, die App kann erkennen, ob schon jemand im Bekanntenkreis, sofern die Nummer im Telefonbuch eingetragen ist, eben diese App nutzt, und sofort ist man verbunden dann damit und kann sich hier gegenseitig belästigen, Entschuldigung, anchatten, ja. Und da muss eben nichts zurückgefragt werden, annehmen und freischalten. Da kann man dann richtig gleich angechattet werden, ohne dass man es will. Ich bin total negativ, was jetzt momentan die Chat-Apps betrifft. Ne? Ich gebe zu, ich bin da total voreingenommen. Bei mir gibt es nur G-Talk und basta. G-Talk und E-Mail. Schluss. Was anderes gibt's bei mir nicht. Ja. Obwohl ich das Chat-On ausprobiert habe, weil es mich das optisch damals angesprochen hat, und vor allem auch auf dem Tablet, auf dem Samsung Galaxy Tab gut gewirkt hat, also optisch richtig toll, auch heute noch. Und das wurde jetzt verbessert nochmal. Jetzt gibt es einen zusätzlichen Video-Dienst, also eine Videofunktion in dem Chat-On. Also kann das jetzt auch das machen, was G-Talk machen kann, nämlich Videotelefonie im Prinzip. Ja. Falls ihr es noch nicht wisst, ab 2.3.6, glaube ich, ist es. Oder was? Mit Ice Cream Sandwich, ich bin mir nicht ganz sicher. Kann G-Talk auch eben Video und Audio-Chat machen. Das funktioniert auch richtig gut. Mache ich das öfter mal. Aber ja. Ist halt ja, wahrscheinlich wieder so eine Glaubensgeschichte. Ne? Gut, Chat On, es ist allerdings eben jetzt nicht tot zu kriegen. Samsung hält daran fest, und bei dem Marktdurchsatz von Samsung-Geräten momentan wundert es mich eigentlich, dass der Dienst nicht häufiger genutzt wird. Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die Werbung dafür, ja? Denn kaum jemand außerhalb, sag ich mal, der Hardcore-Geeks weiß eigentlich, was Chat-On überhaupt ist. Ja, und ich gebe es zu, ich habe es auch nicht mehr in Betrieb, weil ich eben niemand kenne, der Chat-On benutzt. Der Mo hat es mal, haben es mal zum Test installiert gehabt, aber ja, ich sag mal, eine Chat-App mit so vielen Megabyte, das wieder Rechenzeit frisst und Datentransfer für, sage ich mal, für das, dass es niemand hat, ist es schon. Das kostet mich da einige Überwindung. Ja. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Leute überhaupt Chat-On benutzen. Statistiken gibt es da keine. Aber ich glaube, viel sind es nicht. Gut, aber Chat-On auf jeden Fall jetzt verbessert mit Videofunktionalität ist immerhin schon mal was. Dann noch ein Update, und zwar ein ganz umfangreiches Update für Playbooks, für die App Playbooks. Da kann man jetzt richtig gute Sachen machen, wie mit der Kindle-App. Hat ja auch ein bisschen gedauert. Man kann jetzt Texte markieren, ja, mit verschiedenen Farben beispielsweise, um etwas hervorzuheben. Man kann Notizen ablegen zu Textpassagen, ja, und etliches mehr. Es gibt auch ein paar Anpassungen, was die Optik betrifft, und auch die Seitenanimation beim Umblättern wurden da nochmal überarbeitet, und man hat jetzt auch mehr Optionen zum Einstellen in dieser App, dass es einem so gefällt, wie man das gerne haben wird. Ist im Play Store bereits verfügbar. Ihr solltet eigentlich das Update bereits schon haben, wenn ihr Playbooks installiert habt. Und ist richtig gut geworden. Eigentlich das, was man schon von der ersten Version erwartet hat. Ein gutes Goodie ist, dass es jetzt auch eine Definition in solchen Dictionary-Karten gibt. Ja, also ihr kriegt, wenn ihr jetzt einfach nur auf ein Wort tippt, dann kriegt ihr eine Erklärung, was das Wort bedeutet. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Und auch eine komplette Übersetzung ist möglich. Fantastisch. Das ist eine richtig gute Funktion, finde ich. Wenn man Textpassagen zum Beispiel übersetzen will, beispielsweise ihr lest ein Buch in einer Fremdsprache, ja, und stolpert über einen Satz, könnt ihr das zum Beispiel übersetzen lassen oder euch eben das Wort antippen und dann kriegt ihr eine Definition von dem Wort. Ich finde es richtig toll. Ja. Und Und interessant auch, das ist eigentlich schon fast, das ist wie im Science-Fiction-Film, ja, finde ich die Funktion. Wenn zum Beispiel ein Buch ein Ort erwähnt ist, nehmen wir mal an, im Buch steht etwas über die schöne Stadt Paris, ja, dann klickt ihr auf den Städtenamen und dann seht ihr eine Karte, ja, und einen Ausschnitt aus Wikipedia über diesen Ort. Ich finde das fantastisch. Also so richtig beim Lesen wird der normale Text quasi mit Zusatzfunktionen gemacht. Muss man aber nicht nutzen für die Leute, die einfach nur reinlesen wollen, sich nicht ablenken lassen wollen durch alle möglichen Sachen. Ja, kann ich auch verstehen, wenn sie das nicht haben wollen. Aber es ist eine tolle Weiterentwicklung von Playbooks und muss sagen, diese Playbook-App ist jetzt richtig erwachsen geworden. Und steht der Kindle-App eigentlich schon in nichts mehr nach. Ganz, ganz tolle Sache. Danke, Google. Da muss ich mal richtig Hut ziehen dafür. eine 25-Cent-Aktion von Google gab es die Woche. Heute, Montag, ist noch die letzte Chance, die für künstliche Programme zu bekommen. Es gab ja eine ganze Reihe von tollen Programmen, die ich natürlich auch genutzt habe und habe jede Menge Stoff wieder für neue Apps der Woche. Ja, sind nämlich richtig gute Programme dabei gewesen. Ich komme da gar nicht mehr nach. Wer heute am Montag, vielleicht hört es ja noch jemand heute den Podcast, geht, müsste vielleicht auch sogar noch am Dienstag abzurufen sein, wenn ihr schnell seid. Es gibt Smart Tools für 25 Cent, ja, in diesem Angebot heute von diesem Tag. Es gab, wie gesagt, letzte Woche noch viel mehr Apps, jeden Tag andere. Also das Spiel Horn, The Dark Knight Rises, ein tolles Wallpaper, Haunted House HD, steht ja bald wieder Halloween vor der Tür und ich glaube, ein besseres Wallpaper, Live-Wallpaper zu Halloween gibt es nicht. Das müsst ihr euch mal angucken, das Video, das ist fantastisch. Am besten holt ihr es gleich, weil 25 Cent für so ein Wallpaper, fantastisch, wirklich, ganz, ganz toll. Also Smart Tools habe ich schon gesagt. Der Nova Launcher Prime gibt's auch momentan für 25 Cent, also für Ice Cream Sandwich Nutzer, die können sich ihren Launcher da ersetzen durch einen, sagen wir mal, ähnlichen Ice Cream Sandwich Launcher, der aber mehr Optionen und Funktionen bietet, um eben da das noch flexibler zu gestalten. Also wenn ihr sowas mögt, dann ist der Nova Launcher auch eine super Geschichte. Dann gibt es noch Great Big War Game, auch ein recht gutes Spiel von Rubicon Development. Scramble with Friends von Zynga. Kids Numbers and Mass. Das ist, ja, das sind Kinderspiele, ja, um Mathe zu lernen. Guns and Glory World War II Premium. Gibt's Gravity Guy von Miniclip.com. Auch nicht schlecht, HD-Grafik. Air Control und Air Control HD. Sketchbook Pro. Das ist eine interessante Geschichte, Sketchbook Pro. Damit könnt ihr quasi zeichnen, vor allem für 7 Zoll Tablets, also für Nexus 7 beispielsweise, wunderbar. Das ist von Autodesk, von der Firma. Die haben ja schon, sag ich mal, einen Namen. Ja. Und das könnt ihr zum Beispiel dann hier herunterladen. Ich guck gerade, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil das bei mir als nicht kompatibel angezeigt wird. Das ist, glaube ich, eine spezielle App für Tablets, genau. Nur für Tablets, deswegen. Ich habe ja kein Ice Cream Sandwich Tablet und sondern nur ein Jelly Bean Handy, aber das ist natürlich nicht aufgeführt, weil das Display zu klein ist. Also für Tablet-Nutzer Sketchbook Pro. Ich selbst habe das Sketchbook Mobile. Das ist auch auf meinem 7 Zoll Tablet installiert. Auch das ist toll, aber das ist jetzt nicht im Angebot. Ja. Sondern nur das Sketchbook Pro für Tablets für sage und schreibe 25 Cent. Da haben wir. Und noch Spy Mouse, ein Spiel von Electronic Arts. Das ist so eine Art, naja, Strategiespiel. Man muss so eine Maus durch Labyrinthe bringen und auch das nicht nur für 25 Cent ein gutes Spiel, sondern das würde ich mir auch glatt so kaufen. Ja. Also ihr seht schon, es war ziemlich was los die Woche. Noch eins, Sony Xperia T und TL. Wir sind schon über eine Stunde, ich beeil mich. Das Sony Xperia T bzw. TL, wie es bei einem Netzbetreiber in den USA heißt. Das wird jetzt auch erscheinen. Das wurde schon vorgestellt auf der IFA im September, das L. Quatsch, das T, das L, das T. So, TL ist die Version in den USA. Und das sind 4,6 Zoll 720p HD Reality Display mit 12 Megapixel Kamera und Dual Core 1,5 GHz Snapdragon S4 Prozessor. Und was ist das Besondere daran? Ja, erstmal sieht cool aus, muss man schon sagen. Und das ist das James Bond Handy. Jawohl, das James Bond Handy aus Skyfall. Mensch. Und da kommen nicht nur Range Rover Evokes vor bei Skyfall, sondern eben auch dieses Sony Xperia Handy. Das ist das offizielle Bond Handy. Ja, muss ich noch mehr sagen? Kaufen, ja, kaufen. Ja, NFC hat's auch drin. Es gibt einen Smart-Tag mit dazu. Übrigens beim Xperia Solar sind auch zwei Tags mit dabei. Kostenlos, cool, ne? Ja, was müssen wir da noch mehr haben, ne? Also ich meine, James Bond, 13 Megapixel Kamera, 4,6 Zoll Display, 1080p Video Recording möglich, 720p HD Frontkamera. Frontkamera 720p, ne? Das ist Wahnsinn, oder? Und so weiter und so weiter. Ice Cream Sandwich ist drauf. Ja, ich hoffe, das wird bald auf 4.1 kommen. Ist angekündigt, dass es jedenfalls upgradable ist. Ja. Und verfügbar in schwarz. Ja, nur in schwarz. Sorry. James Bond. Eleganz. Schwarz muss das sein. Ja, ganz klar. Gut, so, das wäre es bei den News gewesen. Und jetzt komme ich zur Community. Da gab's diesmal eine Mail vom Florian. Und Florian schreibt hier eine Anmerkung zur Folge 110. Dort wurde ein preisgünstiges Pearl-Tablet von Markus vorgestellt. Markus hat sich gewundert, dass TuneIn Radio nicht funktioniert hat. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Ich selbst habe mir auch ein preisgünstiges Tablet gekauft, Odys Xelio, 99 Euro. Und zwar ausschließlich als Küchen-Multimedia-Center. Dazu gehört auf jeden Fall auch eine Webradio-App. Leider funktionieren alle gängigen Webradio-Apps auf dem Xelio nicht. Habe die Radio.de-App, Entro Radio, TuneIn und alle Webradios-Apps ausprobiert, die ich bei Google Play finden konnte. Im Forum für Xelio-Tablets habe ich dann herausgefunden, woran es lag. Der MP3-Codec ist ja nicht Open Source und wurde Odys bei jedem gebauten Gerät, würde Odys bei jedem gebauten Gerät Lizenzgebühren kosten. Scheinbar hat sich Odys das Geld für die Codecs gespart, so dass man keine MP3-Radio-Streams damit wiedergeben kann. In diesem Forum gab es auch eine Lösung für dieses Problem. Die Xia-Live-App bietet unter Einstellung Stream Engine die Möglichkeit, von Android auf FFmpeg umzustellen. Jetzt funktioniert das Internetradio hervorragend. Die für mich relevanten Nachrichtensender MTR Info, HR Info, B5 Aktuell, SWR Info und NDR Info waren nicht vorhanden. Ich konnte die Streaming-URL aber manuell hinzufügen. Nachdem die kostenlose Lite-Version funktioniert hat, habe ich mir noch die Pro-Version für 3,99 gegönnt. Diese bietet die Möglichkeit, die favorisierten Sender einzeln direkt per Widget zu starten, was bei einem Küchenradio ja sehr wichtig ist. Falls auf einem Billig-Tablet keine Webradio-App laufen will, ist Xia Live auf jeden Fall ein Versuch wert. Gruß, Florian. Vielen, vielen, vielen Dank, Florian. Ich habe das zwar jetzt nicht nachkontrollieren können, ob es auch im Falle von Markus mit diesem Perl-Tablet an diesem Problem gelegen hat mit dem fehlenden Codec, ist allerdings eine logische Sache, ja, weil man darf nicht vergessen, dass eben MP3 kein freies Format ist, im Gegensatz zu, hoho, jetzt darf ich es wieder sagen, da freue ich mich besonders drauf, Ogvorbis, ja. Ogvorbis ist in jedem Android-Handy grundsätzlich vorhanden, außer natürlich der Hersteller entfernt es, aus was für Gründen auch immer. Deswegen ist es auch nicht 100% garantiert, dass auf so einem Billig-Tablet eben auch Ogvorbis drauf ist. Aber eher wahrscheinlich, als dass ein MP3-Codec drauf ist, weil dabei werden Lizenzgebühren fällig für die Hersteller. Und das ist das, was man immer gerne vergisst daran. Und in der Tat, da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass es möglicherweise daran liegt. FFmpeg ist übrigens eine freie Umsetzung von MP3, ist allerdings in einigen Ländern halt eben umstritten deswegen, weil eben da keine Lizenzen abgeführt werden müssen. Allerdings Privatpersonen müssen ja keine Lizenzen zahlen, sondern nur eben Firmen, die das gewerblich nutzen in ihren Geräten. Und deswegen denke ich, ist das mal unkompliziert. Und die Xia Live App wäre da auf jeden Fall eine tolle Sache. Vielen Dank nochmal an den Florian für diesen Tipp. Vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen. Dann komme ich zur App der Woche. Asphalt 7 Heat. Das erste, was im Angebot war, was mich fasziniert hat bei diesen 25 Cent Apps. Ich habe gleich zugeschlagen und es war gleich meine App der Woche. Denn dieses Autorennspiel bietet eine schöne Grafik, eine noch ausreichende Performance, selbst auf meinem Galaxy Tab P1000, also das schon relativ alte Original-Tablet, ja, kann ich vernünftig spielen, ja, geht nichts drüber, kostet Normalpreis jetzt nach der Aktion 79 Cent. 1,4 Gigabyte Speicherplatz braucht ihr allerdings dafür. Ja, zum Glück installiert sich da nur ein kleiner Teil in den Hauptspeicher, der Rest geht auf die SD-Karte oder eben auf die simulierte SD-Karte. Und bietet 60 verschiedene Autos, wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, DeLorean und den Range Rover Evoque. Als ich das gesehen habe, war ich hin und weg, ja, ist ganz klar. 15 Rennstrecken gibt es, ja. Zum Beispiel Hawaii, Paris, London, Miami, Rio und so weiter. Ja, diesmal Rio mit I, ja, nicht mit Y. Auf mir fahren keine Autos rum, hoffe ich jedenfalls. Man kann eben hier lokal spielen oder bis zu 5 Freunde miteinander online verbinden und gegen die spielen. Sehr toll. Ja, Grafik. Sehr gut. Also holt alles aus dem Tablet raus, was geht, ohne dass das Tablet in die Knie geht, so weit, dass es unspielbar ist. Also macht richtig Spaß noch. Die Steuerung ist, naja, sagen wir mal so, die Steuerung ist ziemlich arcade-lastig. Man kann bestimmte Hilfen ausschalten, dann wird es allerdings richtig schwer, weil man muss eben bedenken, dass ein Touchscreen, für das das ja primär erstmal gemacht wurde, eben, naja, sagen wir mal, schlechter zu bedienen ist. Das Driften gefällt mir ganz, ganz gut. Wenn man kurz auf die Bremse tippt, ja, und dann bricht das Heck aus und dann kann man so richtig wie bei Ridge Racer so um die Kurven driften, ja, ganz lang auch driften. Und das macht mir ein bisschen Spaß. Aber die Steuerung, wie gesagt, wenn man an etwas dran fährt, dann, naja, sagen wir mal, oft ist es so, da müsste man an was, wenn man so an etwas dran fährt, müsste das Auto Totalschaden sein. Ja? Aber man wird dann einfach in die Spur zurückgekloppt. Ja? auf der anderen Seite fährt man manchmal auf eine kleine Laterne, bestimmte Laternen allerdings nur, ja, und das Auto ist Totalschaden. Also da ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt. Auch ein Kritikpunkt ist, dass ihr die Autos freischalten könnt, aber nur in einer Liga fahren könnt. Ihr könnt also nicht frei entscheiden, zum Beispiel, okay, ich habe mir jetzt den Range Rover Evoque beispielsweise freigeschaltet, den möchte ich aber auch so lang benutzen, wie ich will, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen Nachteile habe. Nein, die könnt ihr nur dann in einer Liga benutzen. Das bedeutet, ihr könnt nur in relativ wenigen Strecken, zumindest in diesem Spielmodus, dem Hauptspielmodus quasi, das nutzen. Und das ist leider ein kleiner Nachteil. Also wenn ihr dann einen tollen Renner freigeschaltet habt, seid ihr meistens schon mit dieser Liga vorbei. Schon hättet ihr den Renner nicht bekommen. Ja? Also das ist ein komisches, so eine komische Sache, ja. Wenn ihr also das so ausnutzt, das Teil, und freut euch dann auf den Renner, dann ist die Liga vorbei. Ihr müsst in die nächste Liga, und da könnt ihr schon gar nicht mehr, oder in die nächste Klasse, und ihr könnt den dann schon gar nicht mehr benutzen. Eigentlich schade, ne? Ja, aber ansonsten ein tolles Spiel, richtig genial. Ich glaube, eine Demo-Version gibt es davon nicht. Ich guck noch mal schnell. Nein, eine Demo-Version gibt es davon nicht. Also ihr müsst quasi hier mal vertrauen, dass es gut funktioniert. Zeit mit der Rückgabe habt ihr leider auch keine. Seitdem ihr habt eine Turbo-Internetverbindung und ein Turbo-Wi-Fi-Gerät. Also bei meinem Tablet hat es trotzdem meine 1-Megabit-Leitung. Ich glaube, auf jeden Fall länger als 15 Minuten gedauert, bis ich das komplette Spiel heruntergeladen hatte. Damit ist natürlich die Rückgabezeit abgelaufen. Vielleicht war auch nur der Server zu langsam, weil alle das gekauft haben mit dem 25-Cent-Angebot. Ja. Aber ja, es hat eben da länger gedauert, als das Rückgabefenster war. Also das ist dann halt, müsst ihr riskieren, 79 Cent. Ich finde das Spiel sehr, sehr toll. Vielleicht könnt ihr noch im Internet recherchieren, ob es für euer Gerät läuft. Und wenn da grünes Licht ist, dann würde ich mal sagen, macht ihr dann nichts verkehrt, wenn ihr Autorennen mögt und tolle Grafik auf eurem Gerät sehen wollt, könnt ihr auch mal euren Kollegen zeigen, den fällt dann das Gesicht runter. Grafikdemo kann man es immer noch benutzen als Grafikdemo. Ja. Da, das war's dann wieder für heute mit bei dem Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Informationen, eigene Beiträge, Mails oder sonstiges habt, na, Mails könnt ihr mir woanders verschicken, aber alle anderen Sachen, auf Google Plus einfach oben der Suche Uncast eingeben, und dann kriegt ihr direkt die Seite, die Page eingeblendet vom Uncast. Wenn ihr mal eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch tun. rio@thenetcasts.com ist da die Adresse. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcasts.com, und da immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und bis nächste Woche. Tschüss. World.